Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, merkt ihr was? Wir steigern uns ein bisschen. Das war schon, ich glaube, das dritte Mal diese Woche, wo wir ein bisschen früher sogar anfangen. Das sind doch Fortschritte. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute am Freitag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch hier mit mir live unterhalten oder streiten wollt oder mit mir plaudern wollt. 0800 220 50 50. Es geht los mit Frank. Und Frank ist 47. Guten Morgen, Frank. Hallo, Domian. Hallo, Frank. Um was geht's? Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich das toll finde, dass du seit Jahren diese Sendung machst und vielen Leuten hilfst. Vielen Dank. Und dass du mir jetzt mal helfen kannst, weil ich bin ein Niederrheiner. Und kenne deine Sendung schon so lange und bin jetzt vor 8 Jahren in den Norden gezogen wegen einer Frau. Darum geht's eigentlich. Was heißt Norden? Ganz hoch ans Meer? Fast, ja. Zwischen Hamburg und Kiel wohne ich jetzt. Ja, sehr schön. Also ziemlich hoch, ja. Ich habe praktisch vor 8 Jahren meine ganze Familie zurückgelassen. Mein damaliges, jetzt 16-jähriges Kind sitzen lassen. Wegen einer neuen Frau, mit der ich jetzt auch 2 Kinder habe, die super sind. Und fast am gleichen Tag Geburtstag gekriegt haben, obwohl die 5 Jahre auseinander liegen. Worum es jetzt geht, ist der Ältere, der Sohn, der ist jetzt 7, der ist im Anfang des Jahres hier oben in eine psychologische Einrichtung gekommen für Jugendliche, ja. Weil festgestellt worden ist, der ist eingeschult worden vor Jahr und das festgestellt worden, weil er sich sehr aufgewiegelt hat, er ist nicht beschulbar. Er ist nicht beschulbar, so nennt man das. Ja, so heißt es. Er hat sogar im Extremfall mit dem Bleistift die Lehrerin angefallen. Dann hat er direkt schon 1 Woche Schulverbot gekriegt. War er zu Hause auch so auffällig? Ja, ja. Also sehr früh schon. Wir waren, wo er 3 war, schon beim Amt gewesen, haben um Hilfe gebeten, weil er auffällig war. Das Amt meinte so, ja, vielleicht, meine Frau wollte dann nicht mal so richtig. Dann wurde es dann noch schlimmer. Wie ist denn das, wenn man mit 3 Jahren auffällig wird? Was hat er da gemacht? Nicht an die Hand gehen, beim Einkaufen, sich auf den Boden schmeißen und den ganzen Laden zusammenschreien, dass die Leute meinen, ja, kriegt er den nicht unter Kontrolle und solche Sachen. Das ging dann eher so, dass es dann in der Richtung ging, weil er diese Wutanfälle bekam, dass ein bisschen Misshandlung kam, sprich, er bekam mal einen Klaps auf den Po, um diese Schreiphase zu unterbrechen. Von dir oder von euch beiden? Ja, von beiden. Ja. Obwohl ich sagen muss, von meiner Frau in der Richtung etwas heftiger. Bezüglich aufgrund dessen, wenn er so wurde, hat sie ihn ins Zimmer gesperrt, ihn alleine gelassen. Er hat rumgeschrien, laut Aussage von Bekannten, haben wir das mitgekriegt. Ist mir alles zu Ohren getragen worden. Ja. Ja, auf jeden Fall diese Anfänge. Der Zusammenhang ist eigentlich deshalb, warum er teilweise mit so geworden ist, ist meine Frau, weil ich war gestern beim Amt gewesen und habe im Prinzip die Wahrheit erzählt, weil Sohnemann ja per Gericht eingewiesen worden ist. Und Er ist jetzt in einer Betreuung, in einer Psychiatrie, genau. oder wo? Ja, sowas Ähnliches. Ja, da sind mehrere Jugendliche, die schwer zugänglich sind, sprich, die alle solche Probleme haben. Das gibt ist per Gericht. Gibt es denn eine Diagnose? Nee, eben. Nee. Ich habe diese Sache vorher schon mit mehreren Leuten besprochen, weil ich hatte mittlerweile mit meiner Frau Ehebegleitung. Du glaubst, deine Frau ist schuld daran? Ja, mitunter. Inwiefern könnte sie schuld daran sein? Weil ich ihre Geschichte kenne und Privatsachen mitgekriegt habe, die keiner weiß. Was ist das denn? Und zwar, sie ist, so wie mein Sohn eigentlich, sehr früh von Geburt an sie selber auffällig gewesen, sprich auch ein Schreikind, sehr bockig gewesen, schon immer in der Schule gegen Lehrer aufgewiegelt, Sachen abgebrochen. Sie ist von ihrem Vater sehr geschlagen worden, mit dem Gürtel. Sie ist dann um die 14 vergewaltigt worden, hat aufgrund dessen eine Schwangerschaft bekommen, die fehlgeschlagen ist, ja. Hatte da schon versucht, von der Brücke zu springen, Ja. Ich habe sie kennengelernt, weiterhin mit Versuche, sich den Arm aufzuritzen. Mhm. Die letzte Aktion war, wo sie Sohnemann weggebracht worden ist. Mhm. Hat sie es wieder gemacht. Sie hat es als lächerlich empfunden. Ich gesagt habe, sie hat überhaupt nicht an die Familie gedacht. Das habe ich. Hab ich gesagt, das hast du nicht. Vielleicht, wenn du das überlegt hättest, wäre die Lücke jetzt auch weg gewesen. Also, das macht natürlich deutlich, dass deine Partnerin eine schlimme Vergangenheit hinter sich hat. Genau. Aber inwiefern glaubst du, dass sie schuld oder dass sie die Verursacherin davon ist, dass euer Sohn aus... Ja, weil es geht ja noch weiter. Wenn man überlegt, ihr Vater hat sie geschlagen, es war ein Mann. Mhm. Der Gewaltiger war ein Mann. Dann hat sie ihn nicht kennengelernt. Ich war nicht so ganz perfekt, aber es waren keine Schläge, sondern mehr verbal, weil wir uns immer gegenseitig aufgebockt haben. Mit Geschrei und haben uns gegenseitig dann verbal um die Ohren gehauen. So, dann haben wir uns mal getrennt. Wir hatten ja mittlerweile unseren ersten Sohn bekommen. Und du meinst also, wir verkürzen das mal ein bisschen. Du meinst, dass, weil er ein Junge ist, dass sie in gewisser Weise ihren Zorn an ihm ausgelassen hat? Vielleicht mit Dingen, die du gar nicht gesehen hast? Richtig. Kann das sein? Nach Aussagen von Nachbarn noch, ja. Also, genau. Das heißt, du glaubst sogar, dass sie sehr gewalttätig war dem Jungen gegenüber früher? Teilweise, ja. Weil da sind so Dinge vorgefallen, die sie auch als abwiegelt. Er hat mal einen leichten Schutz gekriegt. Mhm. So, ups, aus Versehen. Und er bumst mir mit dem Kopf vor die Tür. Stell dich mal nicht so an. Ja. Eins, mach da auf. Zwei. Und sie hat ihn auch dann nicht in den Arm genommen oder was. Oder wenn er dann ankam, ich möchte jetzt getröstet werden. Nein, lass mich in Ruhe. Mhm. Ich kann das jetzt nicht. Ich dann gesagt habe, jetzt lass doch mal. Spinn doch mal über deinen Schatten. Kann ich nicht. Hast du sie denn konfrontiert mit diesen Vorwürfen? Ja. Was sagt sie denn dazu? Nein, das wäre nicht so. Wie ist denn jetzt euer Verhältnis zwischen dir und deiner Partnerin? Ja, die Sache ist die, dass ich morgen wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich hingehen werde, weil wir trennen uns. Mhm. Deshalb? Wir waren jetzt 2 Jahre verheiratet. Wir trennen uns, wahrscheinlich morgen mit Polizeibegleitung meine Sachen aus der Wohnung holen werde und vorläufig für 4 Wochen kein Obdach habe. Trennt ihr euch wegen dieser Angelegenheit, wegen des Kindes? Ja. Das heißt, du trennst dich? Auch, ja. Sie will es eigentlich, ich eigentlich nicht. Weil ich an die Familie denke, aber sie will es konsequent. Warum willst du es denn nicht auch konsequent, wenn du solche schwerwiegenden Vorwürfe hast? Weil ich an die Familie denke. Na ja, gut, was heißt, du denkst an die Familie? Du siehst ja, was wahrscheinlich angerichtet wurde in dieser Familie. Ja, aber das Schöne ist ja, wir haben ja noch eine Tochter. Mhm. Und das Krasse ist, die ist jetzt 2. Und diese Situation, die wir jetzt haben, war genau mal gewesen, wo Sohnemann auch 2 war. Ja, das da heißt, hat sie jemand anders kennengelernt. Das heißt, ich vermute das jetzt auch mal. Ja, aber dann, Aber dann musst du doch, wenn du solche Vermutungen hast, dass sie mit einem Kind, nun gut, das ist eine Tochter, vielleicht ist es da anders, aber trotzdem müsstest du das Jugendamt doch jetzt sehr alarmiert haben, dass nicht nochmal sowas mit dem Mädchen passiert. Domian, da war ich gestern am Jugendamt, habe 2 Wochen vorgesprochen. Ich habe mir seit Wochen Rat reingeholt wegen dieser Situation. Mhm. Mehrere Leute wissen das, was los ist. Mhm. Es geht ja auch darum, dass ich ja auch weiß, wie es zu Hause war. Meine Frau ist in eine schwere Depression reingefallen, psychisch alles. Die hat zu Hause, war eine Messi-Wohnung, 20 Müllsäcke in der Küche. Mein Sohn hat da ohne Schuhe gelebt und da war ein Hund, Katze, der ganze Boden war vollgeschissen. Moment, da warst du doch noch mit ihr zusammen. Ja. Und trotzdem? Da waren wir aber das heißt zusammen, wir waren da kurz mal getrennt. Aufgrund dessen, weil ich jemand anders kennengelernt habe. Ich habe dann um die Familie gekämpft um sie und habe gewonnen und die Familie wieder zurückbekommen. Mhm. Auf dieses Kämpfen hin ist denn die Lütte bei entstanden. Ach so, verstehe. Ja, und du glaubst, ist sie auch 2 Jahre alt und es ist diese gleiche Situation wie damals mit Sohnemann. Du glaubst also, dass da jetzt... Du glaubst, dass da jetzt ein anderer Mann im Spiel ist? Ja, sie sagt nein, aber viele sagen wahrscheinlich ja. So, sehr schwierige Situation. Du bist erstmal weg von der Frau. Ich halte das so intuitiv für klug, dass du da weg bist. Ja. Jetzt geht es darum, dass du alles in Bewegung setzen musst, um deine Kinder zu schützen und beziehungsweise deinem Sohn zu helfen. Darum muss es jetzt gehen. Genau, deshalb war ich ja beim Amt, um denen das zu erzählen, wie das Verhalten meiner Frau oder auch mal teilweise mein Verhalten war, aber meine Frau halt vorwiegender. Was sagen die denn jetzt dazu? Soll das Kind denn bei ihr bleiben? Ja. Die haben mir gesagt, ich hätte im Prinzip keine Möglichkeit, weil sie diejenige ist, die das Kind ja zur Welt gebracht hat und dadurch praktisch sozusagen mehr Rechte hätte wie ich. Aber ihr habt das gemeinsame Sorgerecht. Ja, die Sache ist auch die, sie hat per Anweisung auferlegt gekriegt, sich in Behandlung zu geben. Das macht sie auch. Mhm. 6 Wochen, 5 Tage lang die Woche. Sie macht aber nicht freiwillig. Ja, so, du hast aber Zugang zu dem Kind. Du wirst das Kind regelmäßig sehen. Bis morgen. Dann musst du bis morgen? Du wirst ja immer das Kind sehen. Erstmal nicht, wenn ich keine Unterkunft habe. Gut, wir wollen hoffen, dass sich das bald ändert. Ja, wahrscheinlich in 4 Wochen. Ja. Also Frank, ich finde, dass du in der, es ist wirklich eine komplizierte Situation, in der du da drin hängst. Ja, dass du und vor allen Dingen, ihr wisst ja, ich war ja schon beim Amt gewesen, hab denen das erzählt, wie das ist. Und ich war ja auch schon beim Gesundheitsamt, die dafür zuständig sind, um eine Zwangsanweisung zu machen. Die sagt, stellen Sie sich mal nicht an, das wird wohl nicht so schlimm sein. So sind Frank, die Aussagen. Ja, ich finde, Frank, du brauchst noch eine gute professionelle Beihilfe, Unterstützung. Da machen wir uns jetzt mal schlau, wen wir dir oder was wir dir da empfehlen können. Denn das alleine zu schaffen, ist, glaube ich, schon, das übersteigt schon... Weil das ganz Blöde ist eigentlich, ich mittlerweile also ziemlich Schwierigkeiten mit mir selber kriege. Glaube ich. Ja, dadurch, dass ich LKW-Fahrer bin und zurzeit seit 3 Monaten jeden Tag ins Ruhrgebiet fahre, also dich dann höre und gedanklich anfange zu schweifen und mir so ganz doofe Gedanken kommen. Ich habe den Hinweis verstanden, Frank. Deshalb werden wir dich jetzt sehr schnell und dringend zurückrufen. Ja, das war auch der Grund gewesen, warum ich zum Amt gegangen bin und habe mir anderswertig schon Rat geholt, was ich machen kann, um das besser verarbeiten zu können. Ja? Ich hoffe sehr, dass wir dir jetzt gleich handfest helfen können, Frank. Das heißt, du legst auf, wir melden uns gleich, der Henning ruft dich an und von meiner Seite aus erstmal viel Glück und viel Kraft für alles. Und hoffentlich können wir dir weiterhelfen. Ich wünsche es sehr. Du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Ja, alles klar. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist die Nicole und Nicole ist 32. Guten Morgen, Nicole. Hallo, guten Abend oder guten Morgen. Ja. Hallo Nicole. Ich bin 32, ne? Hatte ich gerade schon. Nee, ich bin 31 sogar. Sehr schön. Ich bin noch ein bisschen jünger. Ja. Und zwar rufe ich wegen dem Thema an von Mittwoch, das konnte ich nicht verhindern. Ja. Und zwar konnte ich den Selbstmord von meinem Vater nicht verhindern, der jetzt schon 15 Jahre mittlerweile zurückliegt. Beschreib mal, was damals passiert ist vor 15 Jahren. Ja, also es war so, meine Eltern haben sich einvernehmlich getrennt. Ich muss dazu sagen, das kam auch relativ plötzlich, weil ich kam eigentlich aus einer heilen Familie so quasi, ne? Und Einzelkind? Ja. Nee, ich habe noch eine Schwester. Älter, jünger? Ich habe noch. Die ist älter, 9 Jahre älter. Okay. Also ist aber nicht die leibliche Tochter von meinem Vater. Mhm. Aber wir haben alle zusammen gewohnt. Okay. Und beziehungsweise die hat schon damals nicht mehr zu Hause gewohnt. Und dann haben die sich getrennt und hat meine Mutter die erste Nacht erstmal mit meiner Schwester geschlafen. Da war schon das totale Drama. Da wollte mein Vater, also hat schon versucht gehabt, oder naja, der war da auch betrunken, war auf jeden Fall nichts. Naja, aber da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich aber auf Alarm, weil ich bin bei meinem Vater geblieben dann. Das war irgendwann im Oktober oder so. Und wie man ja so schön sagt, wenn sie es probieren, innerhalb der nächsten 3 Monate, wenn da irgendeiner belastet ist, probiert es nochmal. Genau so war es dann auch. Und ich habe in der Zeit, wo ich mit meinem Vater zusammengewohnt habe, habe ich halt zu Hause alles gemacht. Aufgeräumt und geputzt. Und keine Ahnung, das habe ich vorher nie gemacht. Ne? Und eines Morgens bin ich dann zur Schule. Mein Vater sagt schon zu mir, dann sehen wir uns heute nicht mehr. Und ich dachte, ja gut, der hat Spätschicht. Ne? Okay, keine Ahnung. Bin dann zur Schule, und dann wurde ich aus dem Unterricht gezogen und bin dann halt ins Sekretariat und dann stand da die Polizei und dann wusste ich schon, alles klar, das war wohl nichts. Also ich muss also sagen, meinem Vater ging es sehr, sehr schlecht in der Zeit. Also ihr war in dem Moment schon klar, dass dein Vater sich das Leben genommen hat? Ja, das war mir in dem Moment klar. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhangen. Bei euch in der Wohnung? Ja, genau. Und wer hat ihn entdeckt und gefunden? Also er hat meine Mutter noch angerufen, meine Mutter war arbeiten, er hat sie auf der Arbeit angerufen, hat zu ihr gesagt, sie möge doch bitte nach Hause kommen, bevor ich nach Hause komme von der Schule und soviel ich weiß, hat er ihr nicht gesagt, dass er sich jetzt das Leben nimmt, sondern ich habe meiner Mutter ehrlich gesagt heute über dieses Telefonat nie gesprochen. Warum eigentlich nicht? Ich bin da so, ich weiß auch nicht. keine Ahnung, da bin ich irgendwie meiner Mutter gegenüber ein bisschen verklemmt, weil mein Vater hat mir halt einen Brief hinterlassen, wo er geschrieben hat, ich soll meiner Mutter nicht wehtun. Und wenn ich sie natürlich so explizit darauf anspreche, habe ich natürlich schon Angst, dass ich da alles wieder hochhole bei ihr. Und okay, gehen wir nochmal jetzt zu der Situation. Die hat deine Mutter angerufen, du weißt nicht genau, was er gesagt hat. Deine Mutter ist dann in die Wohnung gekommen. Nee, die war dann arbeiten und hat dann meine Schwester angerufen, die zu der Zeit ein paar Häuser weiter wohnte. Die hatte aber frei. Mhm. Ja, meine Schwester direkt hin, Polizei gerufen. Ja, die Tür war wohl total verriegelt und dann sind die halt rein und ja, dann haben die Polizisten gesagt, ja, da hängt da. Ne? Also das ist das, was ich von meiner Schwester weiß. Mhm. Die hat natürlich schon sehr offen mit mir gesprochen. So, jetzt nochmal zu dem, zu dem Brief, den er hinterlassen hat. Was genau steht da drin? Ja, da steht halt zum Beispiel drinne, du konntest deine Mama nicht ersetzen. Und das ist halt genau das, ich konnte es nicht verhindern. Ne? Ich war zwar noch ein Total, ich war ein Teenie quasi. Ne? Moment, langsam, du konntest deine Mama nicht ersetzen. Nicht ersetzen. Das heißt, genau. Das heißt, er wirft dir vor, dass du quasi in dieser Wohngemeinschaft, in der ihr da agiert habt, nicht die Rolle einnehmen konntest, die deine Mutter hatte. Ja, okay, als Vorwurf, wie? Ja, als Vorwurf habe ich das jetzt noch nie verstanden, sondern eher, ich habe halt zu Hause alles gemacht. Ne? Er hat gesagt, ich weiß, du hast gekocht, du hast gebügelt. Ach so, ich verstehe, so hat er gemeint. So. Und, aber du konntest sein, also er hat immer an meine Mutter gedacht und ich konnte sie nicht ersetzen halt. Ne? Also glaubst du, dass er das aus Liebeskummer letztendlich gemacht hat? Ja, das glaube ich schon. Also was ich jetzt im Nachhinein weiß, mein Vater war immer ziemlich depressiv, also das heißt depressiv, ich habe das damals nicht so mitbekommen, aber was meine Mutter mir so erzählt hat, der hat halt drei Schicksalsschläge innerhalb von einem halben Jahr gehabt, zwei, drei Jahre davor. Und also in der Familie, klar, betraf mich auch, aber ich war halt noch viel zu jung. Ich meine, das wollte ich gerade sagen. Du warst ja in einem Alter, wo man das alles gar nicht so kapiert. Richtig. Und einordnen kann. Richtig. Er hat jetzt diesen Satz geschrieben. Was hat er denn noch in dem Brief geschrieben? Ja, dass er hofft, dass ich eine gute Zukunft habe und dass ich ein taffes Mädchen bin und dass ich einen guten Beruf erlerne. Und ich bin gar nicht sicher. So, ich glaube, um Verzeihung, also das hat er mir jetzt nicht geschrieben, aber er hat sich halt so erklärt, sage ich mal. Mhm. Und das war für mich auch jahrelang immer in Ordnung, auch als es passiert ist. Einerseits war es so, als es dann passiert ist, weil ich hatte ja die ganze Zeit, die Monate zwischen immer Angst, dass irgendwas passiert. Mhm. Ne? Weil ich ja wie war eigentlich das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater? Wie konnte man das beschreiben? Total super. Gut. Super. Mhm. Ja, ich war ein absolutes Papakind und mein Papa war der Held. Also war das ein wahnsinniger Schock für dich, als du das dann gehört und erlebt hast. Ja, die Angst war die ganze Zeit dabei, aber als es dann passiert ist, war es ein Schock und andererseits, ich meine, das hört sich zwar böse an, aber andererseits war es auch irgendwo eine Erleichterung, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt keine Angst mehr haben, dass was passiert. Das hört sich zwar total fies an, ne? Aber so hast du es empfunden damals. In dem Moment, ja. Ja. Jetzt und, es hieß ja unsere Sendung, ich konnte es nicht verhindern. Gibt es jetzt im Nachhinein, du bist jetzt 31 Jahre alt, es ist viel Zeit vergangen seitdem, gibt es solche Gedanken, dass du es vielleicht hättest doch verhindern können und dir Vorwürfe machst? Nee, ganz im Gegenteil. Sehr gut. Also damals habe ich es schon gedacht. Was heißt, ne, einerseits, ja, Gott sei Dank ist es vorbei, aber dann auch wieder, ja, mein Papa ist der Beste und ne, keine Ahnung, wie war blo. Und jetzt mittlerweile, na, ich habe dann irgendwann mal, war ich mal kurz in der Therapie, aber hatte ich ja keinen Bock drauf, weil ne, mit 18 oder 17, da hat man keinen Bock auf sowas. Nur muss ich auch zugeben. Jetzt mache ich seit 3 Jahren bin ich jetzt wieder in Therapie, weil mein damaliger Freund meinte, ich hatte das überhaupt nicht verarbeitet. Und jetzt habe ich einen komplett anderen Blick da drauf. Ja, aber du würdest heute jetzt sagen, dass du es verarbeitet hast und dass es... Ja, das noch ist ein nicht Teil. Ganz. Noch nicht ganz. Noch einmal zurückzukommen auf dieses nicht stattgefundene Gespräch zwischen deiner Mutter und dir. Mhm. Ich würde das mal machen, Nicole. Das bringt dir doch noch mehr Informationen, was damals so los war. Ja, das Ding ist, ich hatte halt, bevor ich die Therapie, es ist jetzt immer noch so, meine Mutter weiß sehr, weiß fast nie, wenn es mir schlecht geht, wenn es mir richtig schlecht geht. Ich kann ja nicht sagen, weil ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht um mich. Das ist total bescheuert, ne? Wieso würde sie sich Sorgen machen, dass es dir schlecht geht, wenn du sie nach diesem Telefonat fragst? Ja, ich will ihr kein schlechtes Gefühl. Ich will sie nicht an die schlecht, an diese schlimme Zeit erinnern. Obwohl ich ja weiß, sie denkt da dran wahrscheinlich. Vielleicht ist es für sie auch ganz gut, mal darüber zu sprechen. Ja. Man weiß es ja nicht. Du kannst es ja mal, du kannst es ja mal antesten, wenn, wenn es für dich vielleicht doch von Interesse ist. Ja, ich bin jetzt zum Beispiel in der Therapie so weit, ist, wir sagen halt, ich spreche mich mit meiner Mutter aus, aber nicht, dass sie jetzt dabei sitzt erstmal, sondern halt nur so virtuell, dass man das mal durchgeht. Verstehe. Oder so, ne, und das ist jetzt auch mein allgemeines Anliegen, vielleicht für die, die öfter bei dir anrufen oder auch zuhören und denken, so, ja, ne, lebensmüde sind oder so, ne. Also man soll echt mal darüber nachdenken, was man gerade, wenn die Kinder haben, was sie den Kindern antun, weil ich kann sagen, dass ich, seitdem, und das ist so lange her, trotzdem mit einem gebrochenen Herzen durch die Gegend laufe. Natürlich. Und dass man das gar nicht, dass man das gar nicht beschreiben kann. Und jetzt jetzt kommt auch Mut auf, nach so vielen Jahren. Warum hast du mir das angetan? Das hat genau, mich gefragt. Genau, das, diese Gedanken kommen dann ja. Nicole, das war nochmal ein Rückblick quasi auf unsere Themensendung am Mittwoch. Genau. Ich wünsche dir für deine Therapie alles Gute, dass du es dann schaffst, doch endgültig zu verarbeiten. Ja, ja, und überhaupt auch alles Gute. Alles klar. Liebe Nicole, mach's gut. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.20 Uhr. Eine Domian Postbox gibt es jetzt. Maike hat gemailt. Maike schreibt, lieber Domian, ich bin ja ein großer Fan von dir und schaue dich seit Jahren. Am Dienstag aber hat es mich umgehauen. Du hast keine moralischen Bedenken, wenn ein Geschwisterpaar sich liebt? Ist denn überhaupt nichts mehr heilig? Ist bald alles erlaubt? Gibt es keine Grenzen? Manchmal wünsche ich mich in Zeiten zurück, in denen es klare Regeln und Urteile gibt. Heute hat man für alles Verständnis und müht sich um Toleranz. Das geht mir tierisch auf den Zeiger. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Normen leben. Dann Post von Arnold. Arnold schreibt, hallo Domian-Team, ich wollte auch einmal etwas zum Thema Homosexualität schreiben. Ich bin 71 Jahre alt und fand Homosexualität immer unnormal und abartig. Als ich vor 2 Monaten erfahren habe, dass mein einziger Enkel homosexuell ist, war ich sehr schockiert. Aber ich habe mir geschworen, dass das Glück meines Enkels das Wichtigste für mich ist. Und zu seinem Glück gehört nun mal die Homosexualität. Also habe ich meine Meinung geändert. Ich bin allerdings erst durch dich, Domian, zu dieser Einsicht gekommen. Und mein Enkel hat mir auch schon vergeben. Danke dafür. Das ist eine schöne Entwicklung, Arnold. Das freut mich sehr. Grüße an Arnold. Pierre schreibt, hi Domian, ich habe dich bei Böhmermann gesehen. Cool, dass ihr beiden euch offensichtlich ziemlich gut versteht. Frag den Böhmermann doch mal, wenn du dich demnächst mit ihm triffst, ob er damals eigentlich Feuchtgebiete gelesen hat und was er davon hält. Ich habe das Gefühl, dass er das ziemlich dämlich fand. Lieber Pierre, du kannst sicher sein, ich werde Jan darauf ansprechen. Und Philipp. Philipp schreibt, hi Domian, zu Andreas Kümmert gestern. Jetzt haben schon wieder alle Verständnis für ihn. In der Zeit, also der Zeitschrift Zeit, stand heute, wem gehört Andreas Kümmert? Niemand anderem als sich selbst. Wir sollten ihm dankbar sein, dass er die Menschenverheizungsmaschine Showbusiness für einen Abend kurz angehalten hat. Dazu kann ich, Philipp, nur sagen, so ein gequirlter Schwachsinn. Ich neige, Philipp, mich deiner Meinung anzuschließen. Ende der Postecke heute. Und es geht schon weiter mit Benedikt. Und Benedikt ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Benedikt, hallo. Hi. Und was geht's bei dir? Ja, wir hatten uns schon mal vor ein paar Monaten unterhalten. Da hast du mich, sage ich mal, so ein bisschen eingeschätzt, in welche Richtung ich beruflich tendiere und so nach meinem Abitur. Und das soll aber heute gar nicht Thema sein, sondern ich würde dich gerne fragen, vermutlich auch kein langes Gespräch oder so, ich würde dich gerne fragen, was du von Domian-Parodien hältst, also Parodien über dich, über die Sendung. Weißt du überhaupt darüber Bescheid, dass es sowas gibt? Also in der Regie wurde gesagt, du weißt das vermutlich gar nicht. Also ich weiß nicht genau, was du meinst. Meinst du auf YouTube so seltsame Zusammenschnitte? Ja, ganz genau. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Da geht es dann um ganz ernste Themen, um Tod oder Vergewaltigung, Missbrauch, und dann werden dann irgendwelche witzigen Sachen dagegen geschnitten. Zum Beispiel, ja. Sowas, ne? Das habe ich schon mal gesehen. Ja, finde ich in dem Fall natürlich ausgewogen geschmacklos, aber ja. Man kann dagegen ja nichts tun. Ich finde das nicht witzig. kann doch nicht verstehen, dass man darüber lacht, gerade bei so ernsten Themen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn es um Sexthemen geht oder so, wenn man da irgendwelche kuriose Sachen zusammenschneidet. Aber bei mir hört der Spaß immer auf, wenn es um ernsthaft betroffene Menschen geht. Also, wie gesagt, es gibt ja auch immer so Vertreter dieser Position, schwarzer Humor kennt keine Grenzen. Ja. Also du siehst auf jeden Fall da eine Grenze. Ja, finde ich schon. Wenn das jemand zum Beispiel sich anschaut, der mit mir telefoniert hat, ein sexuell missbrauchter Mensch zum Beispiel, eine vergewaltigte Frau, wenn die das dann hinterher auf YouTube sich anschaut, ja, und dann diese albernen Gegenantworten, die da reingeschnitten wurden, hört, wird sie ja auch lustig, macht man sich über sie ja auch lustig. Und das finde ich so erbärmlich. Ich kann das ab, mir macht das alles überhaupt nichts aus. Mir tut das aber für die Leute leid, die in dem Fall angerufen haben, und die, letztendlich werden ja die Leute verarscht und nicht ich. Genau, ja, das kann ich auch gut verstehen. Dann würde ich noch also zwei Sachen fragen, und zwar einmal, inwiefern fandest du dann die, vielleicht kennst du die ja auch, diese Switch Reloaded Parodie, unpassend oder in Ordnung noch? Ja, die fand ich lustig. Ah, okay. Ja, die fand ich lustig. Gut. Und dann natürlich noch, du meintest jetzt, das ist natürlich schlimm, wenn das gerade so ein Betroffener dann mitbekommt, ne? Mhm. Inwiefern findest du das dann schlimm, wenn Leute das, sag ich mal, so für einen privaten Gebrauch einfach so für Freunde und so zusammenschneiden? Ja, letztendlich finde ich das auch schlimm. Das ist gar nicht, kommt gar nicht darauf an, ob das nun 5 Leute sehen oder 50.000. Also du, auf jeden Fall, dieses Leid der Opfer ist dann einfach zu schlimm, dass man das dann sozusagen parodiert. Ja, weil das Leid der Opfer relativiert wird, und das finde ich nicht gut. Gut. Ist eine ganz klare Ansage. Ja, finde ich auch. Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Info, Domian. Ja, das war mal ein nettes, kurzes Gespräch. Finde ich auch. In der Kürze liegt die Würze. So ist es, Benedikt. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und auch viel Erfolg bei der Sendung. Ne? Dankeschön, tschüss. Alles klar, ciao. Ciao. So, hier ist Lisa. Lisa ist 26. Guten Morgen, Lisa. Hallo, Hallo, Domian. Lisa. Um was geht es bei dir? Ja, bei mir geht es darum, ich bin verheiratet und schon seit mehreren Jahren und ja, bin halt noch sehr jung, habe auch früh geheiratet und wie lange bist du denn verheiratet, wie viele Jahre? Seit 5 Jahren. Ah ja, das war wirklich eine frühe Heirat. Genau, ja. Und ich habe halt auch eine Tochter und irgendwie hat man auch deswegen geheiratet und nicht nur, klar hat man am Anfang auch mega viel Gefühle und man denkt sich, ja, das ist halt auch die Liebe, ne, deines Lebens, und irgendwie hat man dann auch ja gesagt und ist auch alles gut. Ich liebe meinen Mann auch, nur ist es halt so, dass seit einem Jahr noch jemand anderes in meinem Kopf rumschwirrt. Oh. Ja, also nur im den habe ich. Nur im Kopf? Es ist alles nur in meinem Kopf. Also nichts passiert bisher. Da ist nichts passiert, weil ich habe was gegen untreue Menschen. Nur mal zur Einschätzung. Dein Mann ist ungefähr so alt wie du? Genau. Ja, und der. Ein bisschen was älter. Okay, und der. Ich gehe mal davon aus, dass die andere Person auch ein Mann ist. Genau. Ja. Ja, man weiß es ja nie. Ist er auch ungefähr in deinem Alter oder älter? Älter. Viel älter? Ja, 6 Jahre. Na gut, das ist ein schwerer Atmer. Ich dachte, jetzt kämen irgendwie 30 Jahre. Nein, ich musste überlegen, ein Kurz. Wer ist das denn? Also es gibt keine Namen, sondern wer... es ist halt, ich habe ihn durch eine Freundin kennengelernt und... es ist halt, er ist eine Persönlichkeit und bei mir ist das halt mein Mann, dem muss man halt viel sagen und dem muss man immer hinterher sein und dem muss man anspornen und für mich war das anfangs total Neuland, weil ich halt Beziehungen hatte, wo man mich eher so angetrieben hat oder mir mal in den Hintergrund treten musste, was ich auch ganz gut fand, manchmal auch total nervig und bei meinem Mann war das halt eine super Abwechslung und für mich war das eher positiv. Also, nur mittlerweile. Also bei der Mann ist es umgekehrt, da musst du ihn eher und dieser neue Mann beeindruckt dich sehr, weil das ein gestandener Kerl ist und. Genau, der steht mit beiden Beinen im Leben und ich habe einfach, weiß ich nicht, ich fühle mich zu ihm hingezogen, aber er weiß von dem Ganzen gar nicht. Glaubst du denn, du beobachtest das sicher genau, ob er so ein bisschen auch sowas empfindet für dich? Ja, aber er ist halt so, er ist zu respektvoll, um irgendwas zu versuchen. Also es gibt ja Männer, die gehen einfach drauf, egal ob sie verheiratet ist oder der so weiß, was. Du bist in einer Beziehung und hast ein Kind. Genau. Und, genau. Ist er denn solo? Ja, ist er. Und wie oft siehst du ihn? Ja, so zweimal im Monat. Siehst du ihn alleine? Ja. Wie kommt das, dass du ihn alleine triffst? Ja, ich dadurch, dass er halt einen ziemlich stressigen Job hat, helfe ich ihm halt so ein bisschen im Haushalt und versuche halt so ein bisschen mit dem Bürokram und so, damit er halt nicht damit alleine ist, sozusagen. Ist es richtig, wenn ich es sage, wie geschickt machst du das, um an ihn ranzukommen? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, du bist dann wirklich mit ihm allein und man unterhält sich auch so über alles Mögliche. Ja, man kann sich mit ihm halt voll, also richtig gut unterhalten und es tut halt gut, mit ihm zu sprechen. Mhm. Aber andererseits ist es halt auch so, dass man sich denkt, oh mein Gott, du bist so toll, eigentlich, ne? Was glaubst du? Er könnte so perfekt sein, so zwischen so denke ich halt. Was glaubst du, wie kommt es, dass er solo ist, wenn er so ein toller Typ ist? Ja, er ist halt ziemlich busy, ne? Wenn du dann von ihm nach Hause kommst, zu deinem Mann, wie empfindest du den Kontrast? Ja, sehr stark. Also, es sind schon zwei verschiedene Welten. Einerseits denke ich mir, ja, es ist vielleicht nur so ein Hirngespinst von mir. Mhm. Und ich versuche mich dann auch selbst wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und versuche mich dann auch zu fangen. Aber dann ist es halt so, dass wenn ich schlafen gehe, dann ist er in meinem Kopf drin und ich kann da nichts für. Erscheint dir dann dein Mann, wenn du von ihm kommst, schon ein bisschen klein? Irgendwie schon. Mhm. Leider Gottes muss ich das so sagen. Ich wünschte halt auch, dass es anders wäre. Und ich versuche auch, erzähle das auch meinem Mann, dass ich halt mir einige Sachen auch wünsche von ihm, die er auch mal selbst in die Hand nehmen sollte. Mhm. Aber es ist halt immer so, dass ich ihm alles hinterhertragen muss. Bis zu einem gewissen Punkt kann sich ein Mensch verändern, aber du kannst das aus einem Menschen keinen anderen Menschen machen. Ich weiß. Er ist in seinen Grundstrukturen so, wie er ist. Er weiß gar nichts von deiner Schwärmerei zu dem anderen. Nein, überhaupt nicht. Nein. Weiß überhaupt jemand? Deine Freundin, weiß die das? Ja, meine Freundin weiß das. Die weiß das. Was sagt die? Ja, die sagt halt auch, sie möchte mich auch nicht von meinem Mann wegbringen. Mhm. Ne? Sie sagt aber auch, irgendwie kann es ja nicht so weitergehen. Aber sie würde mir jetzt nie sagen, trenn dich von deinem Mann oder so. Niemals. Was würdest du denn machen? Nehmen wir mal, spielen wir das mal durch. Dieser andere Mann würde einen Schritt auf dich zugehen. Das wäre sehr gefährlich. Also ich würde meinem Mann nie fremd gehen. Also für mich ist das A und O, dass man einfach treu und ehrlich ist in der Ehe. Aber es könnte schon dazu führen, dass ich mich immer mehr von meinem Mann abkapsle. Und eventuell auch trenne. Ja, wie ist es so im Bereich Erotik und Sexualität? Wie läuft es da zwischen dir und deinem Mann? Das läuft eigentlich sehr gut. Mhm. Also es ist zwar nicht sehr viel, ne, aber es läuft eigentlich ganz gut. Nur sind das ja besondere Momente der Intimität. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich unter uns. Denkst du dann dabei auch schon mal an diesen anderen Mann? Ab und zu schon. Ja, und ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Also es zeigt auf jeden Fall, dass eine gewisse Unzufriedenheit da ist in deiner Ehe. Das ist ganz eindeutig. Sonst würdest du ja gar nicht sowas wahrnehmen. Wenn du rundherum zufrieden wärst, dann würdest du so einen Mann gar nicht registrieren. Ja. Und die Frage ist, ich meine, da hat deine Freundin schon recht, wie soll das weitergehen? Wenn dieser Mann irgendwie jetzt verschwinden würde, würde vielleicht in ein, zwei Jahren ein anderer auftauchen, wo du wieder sowas empfindest. Ja. Wenn du das kritisierst, was du an deinem Mann nicht so toll findest, wie reagiert er darauf? Ja, er ist halt so ein ziemlich ruhiger Mensch. Er nimmt sich das eventuell auch an, versucht es dann 2-3 Wochen zu ändern, aber dann fällt es halt wieder in das alte Muster, ne, zurück. Also letztendlich unbefriedigend. Genau. Mhm. Und es macht mich auch fertig. Also ich bin langsam auch müde von dem ganzen Meckern und von dem ganzen mach dies doch mal und kümmere dich doch mal darum. Du sagst, du bist müde. Bist du manchmal auch ein bisschen aggressiv? Ja, schon. Ja. Also das heißt aggressiv jetzt nicht körperlich, aber innerlich. Total innerlich, geladen. Ja, so meinte ich das, ja. Genau. Ah, Lisa, das ist kompliziert. Das ist wirklich kompliziert. Du bist wirklich unzufrieden in deiner Ehe. Du liebst deinen Mann schon irgendwie noch? Ja. Ne, das schon. Ja. Aber ich hab so im Gefühl, wenn der andere jetzt richtig fulminant auf dich zuginge, stündest du in Flammen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wäre so. Ja, ich glaube auch. Mhm. Und dann, das hätte zur Folge, weil du eine ehrliche Haut bist, dann würdest du dich von deinem Mann trennen. Dann ist aber das Problem ist ja, ich weiß ja nicht, ob ich damit glücklicher wäre. Das ist ja meine Angst. Das weiß man natürlich nie vorher. Das weiß man natürlich nie vorher. Ja. Aber immerhin zieht es dich zu so einer Persönlichkeit hin, wie dieser Mann zumindest zu sein scheint. Genau, weil man dem nichts mehr erklären muss. Ich meine, klar würde es da bestimmt auch so Kleinigkeiten geben, worüber man sich vielleicht streitet. Aber ja, da gäbe es dann andere Probleme. Die Grundfrage in so einer Problematik ist, das ist ja alles noch relativ unausgegoren, da ist noch nichts passiert und trennt man sich von einem Partner? Das ist natürlich sehr, sehr ehrlich, wenn man das macht, obwohl gar nichts anderes letztendlich gelaufen ist, weil man unzufrieden ist, weil man schon so viel ausprobiert hat, weil man müde ist, trennt man sich. Und ich habe mich auch versucht zu trennen. Es ist noch gar nicht ganz so lange her. Es hat auch 2 Wochen gab es da eine Auszeit und mir ging es in dieser Auszeit eigentlich super gut. Oh. Ich hatte für mein Kind, ich war auch für mein Kind super entspannt und es tat mir auch gut, dieser Abstand. Aber ich habe mich dann halt einfach weichklopfen lassen, weil ich auch irgendwo denke, es ist der Vater meines Kindes und ich habe ihn ja auch schon lieb, ne? Sonst hätte ich ihn ja nicht geheiratet und ich liebe ihn auch schon. Aber es ist halt nicht mehr so wie früher. Ich wünschte, es wäre wieder so. Ich denke gerade mich so in dich hinein. Ich würde an deiner Stelle das noch eine Weile beobachten. Mich beobachten und auch mit dem anderen beobachten. Ja. Ich glaube, die Tendenz, dazu kann ich dir nicht raten, aber ich sag dir mal einfach, was ich für einen Eindruck habe. Ich glaube, die Tendenz wird dahin gehen, dass du dich wahrscheinlich über kurz oder lang von dem Mann trennen wirst. Das ist kein Ratschlag jetzt, es ist nur so ein Gefühl, wie du rüberkommst. Ja. Aber beobachte dich und beobachte dich auch nochmal in der Situation mit dem anderen Mann. Ich glaube, je mehr du da auch Infos von dir selbst aus dir rausholst, desto klarer wirst du für dich. Ich würde auch jetzt nicht von einem zum nächsten springen, das ist auch nicht meine Art. Nee. Aber es geht mir halt darum, dass das für mich auch irgendwo ein Zeichen ist, dass bei mir nicht mehr alles so in Ordnung ist. Aber dann ist auch wieder diese Angst da, einfach mit allem alleine dazustehen. Ja, und ich weiß auch, dass er hat halt auch eine Familie hinter sich und die setzen sich total dafür ein, dass wir halt zusammenbleiben. Mhm. Und es ist halt sehr schwierig. Also Lisa, ich kann dir nicht sagen, mach dies oder das. Ich kann dir nur sagen, sei ganz ehrlich zu dir. Ja. Das ist das Wichtigste. Sei ganz ehrlich zu dir und mutig und ziehe dann die Konsequenzen und mach das dann, was du letztendlich für richtig hältst. Mach dir nichts vor, lass dich nicht von anderen beeinflussen. Auch wenn es schwierig wird, zieh dein Leben durch. Das kann ich dir sagen. Und dabei wünsche ich dir von Herzen viel Glück. Vielen, vielen Dank. Liebe Lisa, ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Gerne. Danke fürs Zuhören. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema. Schönes Thema. Ungewöhnliche Liebe. Ich möchte gerne mit euch über ganz ungewöhnliche und tiefe Liebesbeziehungen sprechen, die so außerhalb der Norm sind. Nicht über dieses übliche Pärchen. Gedöns, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Nein, ungewöhnliche Liebesbeziehung, also Stichwort Dreierbeziehung. Vielleicht lebt ihr in einer Dreierbeziehung und drei Menschen lieben sich gleichermaßen tief. Oder vielleicht habt ihr eine Liebe oder hattet mal eine Liebe trotz extremer Altersunterschiede. Und es hat doch geklappt. Oder ihr lebt eine Liebe gegen alle großen Widerstände. Vielleicht wollen eure Familien nicht, dass ihr euch liebt, aber ihr liebt euch. Vielleicht gibt es eine tiefe, das muss gar nicht sexuell sein, eine tiefe Liebe zwischen Geschwistern, von der ihr erzählen könntet. Oder vielleicht eine tiefe Liebe zu eurem besten Freund, Vielleicht ist der beste Freund, wenn ihr ganz ehrlich seid, die größte Liebe eures Lebens. Ja, und dann gehört natürlich zur ungewöhnlichen Liebe auch die Liebe zu Gott. Vielleicht erlebt ihr das auch so und sagt, das ist für mich die wichtigste und ungewöhnlichste Liebe, das Erleben Gottes. Wenn ihr mit mir gerne über die Liebe reden wollt, über ungewöhnliche Liebesbeziehungen, dann mailt uns doch bitte schon mal vorab unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche an vor der Sendung, während der Sendung. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ungewöhnliche Liebe. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Marlies. Marlies ist 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marlies. Um was ich geht's? Ich möchte gerne mit dir über Helmut Schmidt sprechen, dass er jetzt wieder ein neues Buch rausbringt und jetzt über sein privates Leben. Einmal, dass er also während der Zeit mit Loki eine langjährige Freundin gehabt hat. Ja, und ich finde das Ganze so geschmacklos. Mhm. Es ist so unnötig. Den hat es zu interessieren. Und vor allen Dingen, ich meine, nachdem seine Frau nun tot ist, ich meine, wenn, dann hätte er es mit ihr besprechen müssen. Mhm. Und dann hätte er, wenn er es für nötig hält, dann schreiben müssen. Mhm. Ich finde aber auch, ich muss dir recht geben, Marlies. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, warum holt er jetzt die ollen Kamellen raus? Ja. Das ist 40 Jahre her. Ja. Und vor allem, Loki ist tot. Ja, eben. Loki kann dazu gar nichts mehr sagen. Nee. Warum tut er das? Ja. Bist du Hamburgerin? Ja. Hast du ihn mal erlebt? Oder? Ich hatte mit ihr noch eine Beziehung. Wie, du hast mit Loki Schmidt eine Beziehung? Eine freundschaftliche Beziehung? Wie ist? Naja, sie war meine Klassenlehrerin, aber das ist in der Volksschule, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Und ihr wart gute Bekannte? Wir hatten immer irgendwie Kontakt gehalten, also schriftlich. Ja. Oder, dass ich bei ihr war. Hattest du denn mit Loki Schmidt bis zum Schluss auch noch Kontakt, bis zu ihrem Tod? Ja. Ach, wusste sie denn von diesem Fremdgehen Helmut Schmidts damals? Ja, das wusste sie, ja. Und wie ist sie damit umgegangen? Sie hat es letztlich akzeptiert. Aber das muss ihr das damals... Sie hat ihn über alles geliebt. Mhm. Wie lang ging eigentlich diese Beziehung damals? Sehr lang, glaube ich. Sehr lange. Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Weißt du denn die Frau, um die es da geht? Weißt du, wer das ist? Also bitte keine Namen nennen. Aber also ich kenne sie nicht, aber ich weiß, wer es ist. Du weißt den Namen. Das ist wird ja geheim gehalten. Überall. Ja, zu Recht. Ich meine, nachher ist die auch noch stolz drauf. Hattest du in dieser Zeit auch mit Loki Schmidt einen engen Kontakt? Nicht eng. Aber also geschrieben haben wir uns. Wir haben uns immer geschrieben. Aber das war gar kein Thema. Ich weiß nur, dass ich es wusste. Habt ihr denn hinterher, als ihr dann älter wurde das damals thematisiert? Nein, nie. Ach so. Das heißt also so ganz... Nein, das war für sie, glaube ich, so wie ich sie kannte. Das war kein Thema. Mhm. Das heißt, so ganz tief in sie hinein konntest du auch nicht schauen, wie ihr das getan hat. Nein. Aber es muss ihr ja sehr weh. Es hat ihr ganz sicher sehr weh getan. Mhm. Ganz sicher. Und ich weiß ja auch, dass sie sich trennen wollte. So viel wusste ich von ihr. Mhm. Und dann war das aber auch kein Thema. Also, ich meine, Thema war es nie. Aber es war nur dieses Gefühl und die Andeutung. Das wollte er unter gar keinen Umständen und darüber war sie auch glücklich, weil sie ihn immer weiter geliebt hat, schon abgöttisch. Mhm. Hast du ihn denn auch mal persönlich kennengelernt? Nö, nur so, mit Hand, mit guten Tag. Das war's. Aber du hast Loki Schmidt auch mal bei ihr zu Hause besucht? Ja. Und da war er dann nicht da, oder wie? Nee, er war nicht da. Und wenn er kam, dann war es auch so, dass ich also ganz schnell gehen musste. Ach so. Also dann war sie nur... Für ihn. Oder sie hatte auch nur für ihn da zu sein. So kann man das auch sagen. Das heißt, du Du hast nicht so eine große Meinung von Helmut Schmidt. Nö. Also doch, ich habe nur eine große Meinung von ihm, was er politisch sagt und also vor allen Dingen wirtschaftlich sagt. Mhm. Das finde ich alles sehr gut. Aber nicht menschlich. Wobei er immer, ich finde ihn einfach immer zu selbstherrlich, zu selbstgefällig. Ja gut, das war ja immer schon so. Ja, ja. Ich muss ja sagen, dass ich ihn als Politiker und als Bundeskanzler auch im höchsten Maße respektiert habe. Ja, habe ich auch, ja. Und ich auch immer noch seine Brillanz bewundere, dass er trotz seines hohen Alters sich so toll äußern kann zu allen möglichen Sachen. Ja, richtig. Mhm. Ja, aber nur weil er so gut war, gibt es, ich vergleiche das immer mit Schauspielern. Mhm. Ältere Schauspieler, vielleicht rede ich davon, weil ich so alt bin, die waren nie vordergründig, wenn sie gut waren. Mhm. Die waren bescheiden, weil sie gut waren. Die hatten das auch gar nicht nötig, sich darzustellen. Wenn ich heute so sehe, wie heißt die, Tomala oder irgend sowas, die wirklich, das sind alles so die, ich weiß nicht, das ist keine Bescheidenheit, überhaupt nicht. Glaubst du? Und das hat letztlich der Schmidt auch überhaupt, ich sehe den, es regt mich so auf, ich sehe den Sinn nicht und ich kann es nicht kapieren. Wie siehst du das denn, dass Helmut Schmidt relativ schnell wieder eine neue, ich sag's mal, Freundschaft eingegangen ist mit dieser Frau jetzt an seiner Seite? Ist auch unnötig, dass man das weiß. Findest du es auch nicht richtig, dass er überhaupt so schnell nach dem Tod von Loki gemacht hat? Nö, da kann man sich eigentlich Zeit lassen. Mhm. Nun las ich gestern in der Zeitung, dass man darüber spekuliert, dass Helmut Schmidt das jetzt gerade äußert, diese Fremdgeh-Geschichte, weil eine neue Biografie über ihn in der Mache ist. Aha. Und er wollte dem zuvorkommen, dass nicht jemand anderes das ans Tageslicht bringt. Aha, weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen. Aber Was glaubst du denn? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht, aber... Weil er Angst hat, dass da, ja... Aber so spektakulär ist es nur auch nicht. Ich glaube, dass das kaum jemand... Nö, auch nicht. Was glaubst du denn, nehmen wir mal diese Möglichkeit, lassen wir die mal außen vor. Warum sagt er das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Um nochmal auf sich aufmerksam zu machen? Um sein Buch zu pushen? Ja, irgendwas in der Art muss es ja sein. Vielleicht hat er nichts anderes mehr zu erzählen. Oder, ja. Ja, vielleicht, ja. Vielleicht ist es einfach auch eine geschickte Werbestrategie, um sein Buch in aller Munde zu bringen und den Verkauf anzuheizen. Ja, vielleicht so wie damals diese Frau von dem Wolf. Vielleicht, ja. Ja, ja, genau. Glaubst du eigentlich, du bist ja nur ein bisschen näher dran, dass die Loki so unter der Fuchtel von Helmut Schmidt stand? Ich glaube, sie hat sich selber dahin gebracht. Das heißt, er immer der Größte war und so hat sie ihn auch hofiert. Das heißt, sie hat so ihr Leben für ihn geopfert quasi, also ihm geschenkt. Sie hat ihr Leben gelebt, was ja ein ganz anderes war als das seinige. Er war ja eben immer vordergründig und sie war immer zurückhaltend. Mhm. Vielleicht war immer bescheiden. Noch zum Schluss, Marlies, noch ein Wort zu eurer sonderbaren Freundschaft. Sie war deine Lehrerin früher. Ja. Und wie kommt es dann? Meine Lieblingslehrerin. Deine Lieblingslehrerin. Warst du eine nette Lehrerin? Toll. Ja, sie macht also auch... Also was habe ich nie, ich glaube, deswegen hatte ich auch den Wunsch, also mit ihr konnte man auch alles und das war früher... Ich hatte ein Vertrauen, was ich von zu Hause nicht kannte und sie auch mal sagt, ich wusste gar nicht, dass du in so einem goldenen Käfig groß geworden bist. Mhm. Also sie war eben, sie hat auch gar nicht, sie hat, jeder war, aber jeder wollte ihr Liebling sein. Mhm. Und ich habe ein Bild von ihr, das hatte ich bis vor kurzem noch hier stehen, wo wir beide in ihrem Garten stehen und uns so in den Arm nehmen. Das ist so schön. Aber so war es auch. So irgendwie so geborgen fühlte ich mich bei ihr immer noch. Hat sie dich manchmal bei dir auch besucht zu Hause? Einmal. Ja. Und der Hauptkontakt lief über Briefe schreiben? Ja. So Geburtstag und mal zwischendurch. Und wie oft habt ihr euch so im Jahr gesehen? Oder kann man das gar nicht kann so sagen? Kann ich gar nicht sagen. Also nicht so oft. Habe ich nicht, nee. Also einmal im Jahr ganz sicher. Warst du aber denn nicht, ich könnte jetzt, also das, nee, ich könnte ich, habe ich nie gezählt und könnte ich auch nicht sagen. Warst du auf ihrer Beerdigungstrauerfeier? Nein. Nee. Wie kam das? Musste man da eingeladen? Wollte ich nicht. Wolltest du nicht? Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass man eingeladen war. Mhm. Bist du denn mal irgendwann ans Grab von Luki Schmidt gegangen? Nein, auch nicht. Kann man ja nochmal machen. Ja. Ja. Also, aufgrund deiner... Das ist richtig, das stimmt. Ja, wenn du in Hamburg lebst und sie liegt in Hamburg, dann kann man das nicht immer... Richtig. Also aufgrund deiner persönlichen Nähe bist du ziemlich empört, dass Helmut Schmidt das jetzt rausposaunt. Ja, das hat aber nichts. Ich glaube, das wäre ich bei jedem. Mhm. Sowas ist schäbig und sowas finde ich schmutzig sogar, ist unnötig. Ja, weil es nicht abgesprochen ist mit der anderen betroffenen Person. Da gebe ich dir recht, dass mir das auch nicht so gut gefällt. Ja. Also das Buch, denke ich, braucht man nicht zu kaufen. Sowas soll man nicht auch noch unterstützen. Liebe Marlis, ich danke dir, dass du angerufen hast. Okay, danke dir. Und wünsche dir alles Gute, schöne Grüße nach Hamburg hoch. Jo. Tschüss. Tschüss. Hier ist Nadja. Nadja ist 30. Guten Morgen, Nadja. Guten Morgen, Donian. Guten Morgen, Nadja. Morgen. Ich wollte sagen, ich habe sehr oft letzte Woche alle Streams und Archiv von deiner Sendung gesehen bei YouTube, während ich meine Wohnung entmistet habe. Und, während du sie entmistet hast? Das heißt, war es eine Messi-Wohnung? Ich bin sehr sauber. Ich habe Sagrotan für alles, also Desinfektionsmittel für alles, aber ich tendiere dazu, so viele Sachen zu sammeln, wie Papiere, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher. Und ich glaube, schon 2 Tonnen losgeworden. Du hast so einen charmanten Akzent. Woher kommst du? Aus Südamerika. Ich wollte nicht genau sagen, woher. Aus Südamerika, okay. Ja. Also die Wohnung war ziemlich vermüllt, kann man das sagen? Nein, aber es ist schon enger. Ne? Ich kann auch hier laufen, ist alles in Ordnung. Also der Boden ist genug Boden da. Ja. Wie groß ist die Wohnung? Ist 54 Quadratmeter. Okay. Also ich hatte also viel zu viele Bücher. Ich habe so viele Zeitungen gehabt. Also das war unglaublich. Also ich wollte von mir was erzählen. Also ich kann mich seit Jahren nicht mehr entspannen. Ich wurde gestalkt vor 3 Jahren und zurzeit lebe ich seitdem in einer Beziehung, wo der sich herausgestellt hat, dass er drogenabhängig ist, spielsüchtig und in der Beziehung. Und du bist in Beziehung mit diesem Menschen, der drogenabhängig ist und spielsüchtig. Richtig, und ich werde gemobbt in dieser Beziehung. Von diesem Mann. Also, richtig. Also, was macht man mit dir? Also, mir war das nicht bewusst, ich konnte das gar nicht aussprechen. Also ich spreche Deutsch seit 10 Jahren, also ich konnte die Wörter gar nicht finden. Deswegen bin ich ganz einsam und traue mich gar nicht an, mit Leuten zu sprechen manchmal. Aber ich habe ein Buch zum Thema gefunden und habe mich sofort identifiziert. Deswegen sammle ich auch so viel, weil ich finde genau da die Wörter. Ne? Und Sag mal so ein Wort, das du gefunden hast. Mobbing in der Partnerschaft. Also irgendwann habe ich das gelesen. Achso, dass es das gibt. Ja, genau. Mhm. Das fängt an. Und er tendiert dazu, deine Schwachstellen zu kennen. Also man vertraut dieser Person und dann fängt er an, einen zu kritisieren, runterzumachen, seine Laune bei einem auszulassen aufgrund seiner Vergangenheit oder aufgrund seiner Gegenwart, ne? Also gegenwärtige Situation. Wie lange? Das habe ich gerade gar nicht so verstanden. Wie lange bist du mit dem zusammen? Schon fast 3 Jahre. 3 Jahre. Der ist drogenabhängig. Was für Drogen nimmt er? Von dem ersten Tag, ich konnte das gar nicht erkennen. Obwohl ich in den Rotlichtmilieu arbeite, wusste ich nichts von Drogen. Ich wollte auch nichts mit Drogen zu tun haben. War er auf Ecstasy. Und ich dachte, er hätte sich verliebt. Das ist so man möchte knutschen, man umarmt gerne. Genau. Schau mal, kurze Zwischenfrage. Ja. Du arbeitest im Rotlichtmilieu. Was bist du, Hure oder was? Ich bin eine Escort eigentlich. Ich habe mich hochgearbeitet. Also. Ah, verstehe. Und dieser Mann, kommt der auch aus dem Rotlichtmilieu? Nein, aber er war ein Besucher. Ach so, jetzt verstehe ich. Er war ein Besucher von dir, also ein Kunde von dir quasi. Richtig, richtig, so fing es an. Ah. Und das hat sofort geknallt. Ich habe sogar kostenfrei insgesamt 8 Stunden mit ihm verbracht. Ach du. So, und, aber wenn, wenn du 3 Jahre jetzt mit dem zusammen bist, der ist Alkohol, der ist drogenabhängig, der behandelt dich schlecht, der mobbt dich in der Beziehung. Warum das fängt nicht an. Das geht allmählich, ganz geschickt. Okay, aber jetzt ist es schlimm für dich und seit einiger Zeit schon sehr schlimm für dich. Warum gehst du, nicht weg, Nadja? Es sind viele Sachen im Spiel. Ich habe Angst, meine Sachen mitzunehmen. Das wäre jetzt kein leichter Umzug, ne? Ich müsste jetzt einen Container holen oder keine Ahnung was. Und er ist immer zu Hause, er ist arbeitslos. Ach, er wohnt in der kleinen Wohnung, wohnt ihr zusammen? Richtig, ja. Mhm. Und du hast Angst, habe ich gar nicht erwähnt. Und du hast Angst um deine Sachen? Richtig, das ist das Einzige, was ich habe. Ich bin ein Einzelmensch, meine Familie weiß, was ich tue. Ich habe das denen auch erzählt, weil sie mich nicht unterstützt haben. Dann bin ich dann einsam. Ich vertraue auch niemandem. Ich habe eine schwere Vergangenheit hinter mir. Ich wurde sehr oft verarscht. Ja. Und erstmal, die Familie lebt noch in Südamerika oder auch hier? Die sind überall verteilt. Hälfte in Deutschland, Hälfte dort. Okay. Und ich bin ein Scheidungskind, wurde in der Kindheit missbraucht. Damals gab es in Südamerika gar keine Sozialhilfe, Jugendamt hat nie eingeschaltet. Also ja. Ich war hellfroh, als ich mit 21 endlich mal eine kleine Wohnung hier hatte. Wie lange arbeitest du schon als Escortfrau? Also gezwungenermaßen noch nie, aber also finanziell gezwungen, seit ich 18,5 bin. Mhm. So, lass uns mal durchspielen. Du sagst, du traust dich nicht, von dem wegzugehen, weil du Angst um deine Sachen in der Wohnung hast, dass du nicht. Nicht nur auch um mich, dass er anfängt, Stress zu machen. Auch um dich. Okay, lass uns eins nach dem anderen machen. Sachen. Gibt es da irgendwelche wertvollen, wichtigen Sachen? Auf jeden Fall. Ich habe Geschenke bekommen. Ich habe ein neues Laptop geschenkt bekommen. Ich habe, ich sollte eher um mein Leben verfürchten. Also vor allem, weil ich die Eltern erzählt habe, was seine Probleme sind. Die Eltern sind vermögend. Die sind sehr nett zu ihm. Er hat sie die ganze Zeit auch finanziell ausgenommen, also gelogen. Ich habe denen ein E-Mail gesehen und gesagt, pass mal auf, das und das und das ist okay, los. Okay, ich unterbreche mal, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich will mal schnell zum Punkt kommen, was ich gerne wissen und sagen möchte. Weißt du, Nadja, bei allem Verständnis, dass dir deine Sachen wichtig sind, die Sachen dürfen nie so wichtig sein, dass du unglücklich bist. Das sind Sachen nicht wert. Dann müsste man Da ist noch ein Thema diesbezüglich. Ich kann nicht mehr überlegen. Der schreit mich fast jeden Tag an. Das ist, man kann nichts mehr machen. Man kann nicht mehr studieren. Ich studiere ja. Oder versuche halt, kann ich mehr. Achso, du studierst und nebenher man kann nichts mehr. Ja, genau. Ja. Also das war für mein Hauptgrund, hier zu sein. Also ich wollte gar nicht im großen Milieu mehr sein. Also das war mir sehr wichtig. Was studierst du? Ich darf das gar nicht verraten, sondern Die Hälfte ein bisschen. Aber, Mensch, Nadja, das ist ja irre, was du mir da erzählst. Du bist eine junge Frau, du studierst. Ich brauche Hilfe, du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Du musst einfach da raus, du musst von dem Kerl los. Ich kann nicht mehr überlegen. Ich habe an ihn schon geschlagen und er hat mir gesagt, sobald ich erfahre, du hast wieder meine Leute aus meiner Umgebung kontaktiert und egal für was, du wirst halt sehen, was passiert. Und ich kann nicht mehr überlegen. Domian, ich werde jeden Tag runtergemacht. Egal wie viel ich dieser Person schenke, wie sehr ich die Wohnung hier putze und jeden Tag bringe ich ein Geschenk mit. Ich habe Schuldgefühle ohne Ende. Also und du bist vollkommen in den Klauen von diesem Mann. Du bist gefangen bei diesem Mann. Ich dachte nicht, aber irgendwann merkt man, ne? Ja. Und es müsste alles jetzt arrangiert werden, dass du da rauskommst und befreit wirst von diesem Mann. Ich bin alleine. Ich wüsste jetzt nicht weiter. Ich würde mich sehr freuen, falls ich mit jemandem aus eurem Team, dein Team sprechen könnte. Mit dir wieder mit ihnen unterhalten könnte. Das wäre wunderbar. Ich habe so viele Baustellen und auch interessant. Also ich könnte einige Leute auch durch diesen Anruf helfen. Also Du willst, dein Ziel ist es, irgendwann aus dem Milieu wieder raus, um in dem Beruf zu arbeiten, den du jetzt studierst. Ich möchte auf jeden Fall wieder nüchtern werden. Ich möchte auf jeden Fall wieder gut überlegen können, mich wieder freuen auf Sachen. Ich möchte nicht den ganzen Tag wie Roboter funktionieren und immer Angst haben und ständig auf Dauerstress. Also das ist unglaublich. In all dieser Not, hast du denn auch schon Drogen konsumiert, um dich zu betäuben? Um wach zu bleiben. Aber ich hoffe nicht, dass du in einer Abhängigkeit schon bist. Um Gottes Willen, nein. Ich wurde erwischt, das war mein Glück, und mit einer Nase. Und da war mein Welt, ich habe gesagt, dass ab heute nichts mehr und ich möchte auch mit den Menschen nichts zu tun haben. Mhm. Und das war auch sehr gut so. Mhm. Aber ich habe noch nie eine Abhängigkeit gehabt, weil dort, wo ich gewohnt habe, gab es eine Aufklärung. Und das habe ich als Kind gesehen. Mhm. Und Gott sei Dank, im Fernsehen gab es das schon. Ne? Vorher, nachher Bilder und so weiter. So, Latja, ja, die Sendung ist gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund, aber ja, wir lassen dich nicht alleine. Das kennst du ja auch schon, das sage ich ja oft Anrufern, die am Ende der Sendung sind. Wir werden dich gleich zurückrufen und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um dir Infos zu geben und dir zu helfen. Danke, ich würde gerne mit dir wieder sprechen, weil es mir wieder gut geht. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ich werde mich sehr sofort an dich erinnern. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank. Okay, sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und von dieser Woche, in dieser Woche, in der Technik heute Dennis Eickmeier. Und wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag mit der freien Themennacht. Und das Thema nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag heißt ungewöhnliche Liebe. Dazu könnt ihr schon mailen. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende. Bis Montag. Tschüss.